NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. So muss das sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Adriana. Und Adriana ist 22. Guten Morgen. Ja, guten Hallo. Morgen. Hallo, schön, Hallo. Dass du da bist. Ja. Adriana, was ist los? Über was reden wir beide? Wir reden über meinen Ex-Freund. Mhm. Was ist da los? Ja, also ich bin aus Kroatien, Er ist aus Kosovo und wir waren ein Jahr zusammen und das war auch alles ganz schön. Mhm. Und dann habe ich rausbekommen durch eine Freundin, die beim Bürgeramt arbeitet, dass er schon verheiratet ist. Oh. Und da hat er nichts von gesagt? Nee, er hat gar nichts von gesagt. Wie alt ist er? Er ist 28. Ja. Hm. Und nur zur Einordnung, wie lange seid ihr hier in Deutschland geboren? Also ich bin hier in Deutschland geboren, aber er ist hier so 10 Jahre, glaube ich. Okay. 9 bis 10 Jahre. Hm? Und du hast rausbekommen, dass er verheiratet ist in Deutschland oder in seiner alten Heimat? Also standesamtlich ist er gemeldet, dass er mit ihr hier geheiratet hat. Mhm. Also er hat sie aus dem Kosovo geholt und sie leben jetzt hier. Und Gerüchte sind auch, dass er Kinder haben soll. Aber das spielt, glaube ich, keine Rolle, weil verheiratet ist verheiratet. Und ich habe halt, ich habe ihn halt natürlich verlassen, weil ich habe sowieso keine Zukunft mit ihm. Aber es hat mich halt sehr schwer getroffen. Hat er denn direkt das gestanden, als du gesagt hast, hier, ich weiß das und das? Nee, erstmal nicht. Er hat halt alles versucht, dass ich ihm halt glaube. Er hat auch versucht zu sagen, dass er illegal hier ist und dass er gar nicht der ist, der er ist und so also richtigen Schwachsinn. Mhm. Und ich habe ihm das einfach nicht geglaubt. So alles und Lüge. Irgendwann hat das dann gestanden. Ja, war alles gelogen. Und er hat es sogar dann sein Alter gelogen. Ja. Was hat er je gesagt? Wie alt er ist? Jünger? So alt wie ich. 22. So alt wie ich, 22, genau. Also ein richtiges Lügengebäude hat er dir aufgetischt. Aber richtig. Aber wenn ihr ein Jahr zusammen wart und der eine Familie hat, sogar mit Frau und Kindern, hat er doch dann bei der Frau auch gewohnt. Ja, also er hat mit ihr ein Haus, aber ich habe mir halt gesagt, er wohnt noch mit seinen Eltern zusammen. Deswegen konnte ich auch nie zu ihm nach Hause, weil er meinte, na, du weißt doch, wie es bei Albaner ist. Ich sage, ja, ist ja bei mir nicht anders. Er war auch nicht bei meinen Eltern. Mein Vater wusste nichts davon. Ach so, also ganz geheim gelaufen letztendlich. Und ihr habt euch immer irgendwo draußen getroffen, in der Stadt oder wo? Nee, ich habe eine eigene Wohnung. Ach so, du hast eine eigene Wohnung. Okay, verstehe. Ja. Also bei dir genau. Dann. Genau, bei mir. So, und, ganze Dinge geplatzt. Ja. Wie lange seid ihr jetzt schon wieder getrennt? Wir sind jetzt getrennt so einen Monat. Ein Monat jetzt. Aufgerundet einen Monat. Mhm. Und ich habe es halt einfach nicht mehr aufgehalten. Ich konnte auch damit nicht leben. Verstehe ich. Ich meine, klar. Verstehe ich. Ich wäre auch total sauer. Der hatte ich ja nur nach Strich und Faden belogen. So geht man nicht mit jemandem um, den man liebt. Nee, überhaupt nicht. Das Schlimme ja ist, dass er jetzt mich auch gar nicht gehen lässt. Also ich habe mich versucht zu trennen. Mhm. Und der ist mir aufgelauert, der hat, ich war in der Disco, dann hat er mich da an den Haaren gezogen. Ach du lieber Gott, jetzt kommt die Nummer. Stalking. Ja. Und Belästigung und sogar Gewalt. Und der hat dich an den Haaren gezogen und auch geschlagen oder sowas? Mhm, der hat er auch gemacht. Und dann hat er mir mein Handy weggenommen, mein Schlüssel, und ist in sein Auto gestiegen und ist weggefahren. Und ich stand da, meine Freundin und ich, sie war völlig auch, sie hat auch geweint, weil sie war total geschockt, dass der mir jetzt sonst was antut. Mhm. Und der hat dann halt mir Droh-SMS geschrieben, dass, also er hat mir das Handy später wiedergebracht und hat dann, man muss sich vorstellen, hat meinen Schlüssel weggenommen. Ich konnte auch nicht nach Hause. Ich stand ja da und dachte, wo soll ich jetzt hin? Was soll ich denn jetzt machen? Er kam aber dann wieder. Ja, er kam wieder. Der hat halt kontrolliert. Ja, der hat mein Handy kontrolliert, ob ich einen neuen habe oder so, weil ich halt Schluss gemacht habe. Sag mal, dieser Vorfall mit der Gewalteinwirkung, mit dem Haare ziehen, also er hat dir einen Haaren gezogen und was hat er gewaltmäßig noch gemacht? Er hat mir dreimal ins Gesicht geboxt. geboxt. Das haben Leute gesehen? Ja, meine Freundin hat das gesehen und auch die Leute, die draußen standen so, von der Disco. Würde ich ihn sofort anzeigen? Ja. Sofort? Ohne wenn ich auch. Hast du gemacht schon? Hm. Nee, ich habe Angst vor ihm, weil er mir halt, also er hat auch einmal, das war aber in einem Beziehungsstreit, hat er meine Gartentür aufgebrochen und er hat auch, also ich schlafe jetzt auch bei meinen Eltern deswegen und er hat auch, er schreibt mir halt Droh-SMS, wenn es vorbei ist und ich das durchziehe, gibt es Krieg und er lässt mich halt nicht gehen. Ja, aber weißt du, das ist genau so ein Moment, jetzt so eine Situation, wo der dich versucht komplett einzuschüchtern und wenn man dem nachgibt, ist man natürlich letztendlich wirkliches Opfer von einer solchen Person. Ja. Deswegen würde ich auf jeden Fall mich mit der Polizei mal beraten, denen das mal erzählen, wie die die Sache einschätzen. Darüber hinaus würde ich an deiner Stelle auch Kontakt aufnehmen mit dem Weißen Ring, ein Opferschutzverband. Können wir dir gleich auch noch entsprechende Adressen geben. Aber wehr dich, mach etwas. Lass das nicht über dich ergehen. Das ist ungeheuerlich, was der Typ mit dir macht. Der belügt und betrügt dich ein Jahr. Und dann fordert er auch noch, dass du bei ihm bleibst und das alles so mitmachst. Also, ja, er akzeptiert noch nicht mal die Trennung. Ja, der hört auch nicht zu. Der ist völlig in seinem, der ist so ein Psychopath. Ich wusste ja schon immer, dass mit ihm nicht was stimmt, weil er immer so eifersüchtig war. Mhm. Aber so krank, dass der ist auch jetzt am Wochenende hat er ein paar Mal bei meiner Arbeit angerufen und gefragt, ob ich da bin und wann ich arbeite und er hat auch gesagt, mir SMS'en geschrieben, er taucht auf meine Arbeit auf und er wird mich halt nicht in Ruhe lassen. Das mit meiner Arbeit ist halt blöd. Und ich will nicht meine Stadt verlassen. Natürlich. Ich will nicht wegrennen. Ja, verstehe ich. Kann ich gut verstehen. Aber wenn du jetzt gar nichts machst, wird die Angst immer größer und seine Macht wird immer umfangreicher über dich. Deswegen musst du es nehmen. Was meinen deine Eltern denn? Meine Mama weiß davon, aber mein Vater nicht. Weil mein Vater hat immer gesagt, ich möchte nicht, dass du mit Albaner zusammen bist, mit Türken oder Arabern, weil sie ja Moslems sind. Ja. Mein Vater ist ja Kroate und katholisch, ist ja klar, dass das... Also, da noch eine andere Baustelle dann wieder bei dem Vater. Ja, genau, offen, das ist halt... Dass man nicht offen reden kann. Ja. Nee, meine Mama findet es halt traurig, weil sie hat halt auch gesagt, man ist halt, also eine Frau hat keinen Wert beim Albaner. Sie hat gesagt, das hat auch Papa dir immer wieder gesagt, dass das halt bei Moslems ist. Ich habe mich in den verliebt. Ich bin halt voll in diese Hölle reingelaufen. Ja, das kann man dir auch nicht zum Vorwurf machen. Außerdem kann man das auch nicht so verallgemeinern auf alle Moslems oder auf alle Albaner. Sehr korrekt und sehr nette, aber absolut, zum größten Teil. Es ist schon anscheinend doch so, weil ich hörte das ja auch von anderen Frauen, die mit Albanern zusammen waren, dass es denen nicht gut ging. Weiß eigentlich seine Frau, dass er ihr mit dir ein Jahr fremdgegangen ist? Nein. Ich denke nicht. Mhm. Niemals. Ja. Das weiß sie nicht. Also Adriana. Ich glaube auch, dass er kein Deutsch kann. Ach so. Also ich könnte sie auch nicht, sie kann auch bestimmt kein Kroatisch oder Deutsch, ich konnte sie auch nicht erzählen. Ich will es auch gar nicht, ich habe Angst vor ihr. Mhm. Ja, genau. Ja, so Sachen, da würdest du dich auf seine Ebene begeben, wenn du jetzt da die Frau anrufen würdest. Und nein, du berätst dich jetzt mit der Polizei, mit dem Weißen Ring. Das ist ein seriöser und guter Weg für dich und signalisierst ihm hoffentlich damit, hier, Junge, so weit und so bis dahin und nicht weiter. Sonst hast du ernsthafte Probleme. Wenn sie das hilft. Adriana, ich weiß das nicht. Aber ich weiß, dass man sich nicht von so einer Situation einschüchtern lassen darf von solchen Menschen, weil man verloren ist. Und gerade die Frauen sind verloren. Die Frauen müssen sich wehren. Ich weiß, das ist leichter gesagt. Und die Angst ist groß, alles klar. Deswegen. Ja, ich habe starke Angst. So, deswegen rufen wir dich jetzt erstmal nochmal zurück. Das heißt, mein Psychologe erklärt dir nochmal mit dem Weißen Ring, wie das geht. Und er kann dir sicher auch nochmal ein paar Worte sagen, wie du mit der Polizei da vielleicht ins Gespräch kommen könntest am besten. Okay. Meine Liebe, ich hoffe, dass du den bald los bist und du deinen Frieden findest. Und für die Zukunft kann man da gar nicht viel daraus lernen. Ne? Wenn man verliebt ist, dann erkennt man viele Dinge nicht. Ja. Genau. Das ist es. Adriana, du legst auf und der Peter, mein Psychologe, ruft dich gleich an. Okay, danke schön. Alles Gute. Danke, schönen Tschüss. Abend noch. Danke dir auch. Tschüss. Danke. 0800 220 50 50 Edith 73. Guten Morgen, Edith. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Edith. Schönen Dank, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dich begrüßen zu können hier bei mir. Ich bin ein Nachtmensch. Das merke ich. Und schaue jeden Abend oder jede Nacht Ihre Sendung. Aber wenn ich dich jetzt dreist duze, dann bitte ich, dass du mich auch duzt. Dankeschön. Ja, klar. Das ist ja hier so üblich. Ja, für mich ist es immer schwer, nicht? Für ältere Menschen, wir haben es nicht gelernt. Ja, klar, ja. Ja, ich habe ein Anliegen. Und zwar, mein Sohn ist in der LVA seit 3 Jahren. Also im Knast. Ja, im Knast. Und, seit 3 Jahren, sagst du? Ist jetzt 3 Jahre drin, kommt im September 15 aus dem Knast. Und warum ist er im Knast? Ja, wieso ist er im Knast? Schlägereien mit, er ist Alkoholiker. Schlägereien, dabei Diebstahl, immer so Kleinigkeiten. Und die haben, was heißt Kleinigkeiten, immer, die sich dann gehäuft haben. Ist er denn jetzt zum ersten Mal im Knast? Nein. Der ist insgesamt, ist er dann jetzt 9 Jahre drin. Wenn er 5 Jahre hat, er jetzt rum. 29 Delikte hat er, alles unter Alkohol. Ach du. Kleine und so wie große, ne? Gab es denn auch mal eine Phase des anständigen Lebens bei ihm? Ja, das war in der Zeit, als er, was wollte ich sagen, als er verheiratet war. Wie alt war er da ungefähr? Mitte 24. 24, ja. Und wie lange ging das gut? 2 Jahre. Ach, nur 2 Jahre. Ja, dann fing er an, also die Spielerei erstmal, ne? Erst hat er gespielt und so weiter. Und jetzt ist er wie alt? Der wird 53. 53. Das ist immer schwer, ich habe 3 Kinder. Und ich muss sagen, er schreibt mir, ich besuche ihn nicht, weil ich keinen Führerschein habe und er will auch nicht mich sehen, weil er sagt, das kann er einer alten Frau nicht antun, diesen Anblick. Da ihn im Knast zu sehen. Ja, ja. Schreibst du ihm zurück? Ich bin schreibfaul. Ja. Ich tue es aber trotzdem zwischendurch nur mit Kärtchen. Aber das hat mein Mann bis vor 2 Jahren gemacht und mein Mann lebt nicht mehr. So, jetzt kommt er im September 15 kommt er raus. Und dann? Ja, ich habe dummerweise, da er ja immer auf der Straße gelebt hat und nur zum Teil eine Wohnung hatte. Ach so, er war viele Jahre obdachlos. Ja, musste er einen festen Wohnsitz für die Post haben. Weil er ist hochverschuldet. Und die kommt dann zu mir, musste er eine feste Adresse haben. Das habe ich dummerweise gemacht. Kurze Zwischenfrage, wie hochverschuldet ist er? Ich lache. Über 1000. Über 1000? Über 100.000. Über 100.000? Entschuldigung, über 100.000. Ich wollte gerade sagen, 1000 kann man ja irgendwo hin. 1000 ist ja kein Geld. Ja, ist auch Geld. In Anführungsstrichen. Ja, ja. 100.000 Euro? Ja, über 100.000. Ja, die kriegt ihr doch nie weg. Nein, und deswegen wird er auch nie arbeiten gehen. So, die Adresse ist jetzt bei dir. Ja. Ich habe aber gesagt, ich weiß nicht, ich kenne mein Kind nicht mehr. Sag ich ganz ehrlich, wenn er wiederkommt, wie reagiert er? Was mache ich? Er sitzt auf der Straße. Was mache ich? Wie lange kennst du denn dein Kind eigentlich schon nicht mehr? Wie lange kenne ich mein Kind nicht? Ja, ich möchte sagen, über 20 Jahre. Ich habe ihn zwar gesehen, er hat die Hausverbot. Bei euch hat er Hausverbot bei den Eltern. Ja, hatte er. Wie kam es, dass ihr dann quasi den Schnitt gemacht habt und euch von ihm distanziert hat? Warum? Weil er nächtelang Telefonterror gemacht hat. Das ist über Jahre gegangen. Wir haben eine Geheimnummer uns angeschafft. Er hat wollte uns ans Leben gehen. Also hauptsächlich mein Mann. Und jetzt, wo mein Mann tot ist, ich muss sagen, er ist mit Ketten ist er sogar nach der Beerdigung, er hat sich von meinem Mann verabschiedet im Krankenhaus und ist mit Ketten gekommen und mit einer Kugel. Ne? Ich meine, das war eigentlich mutig, sage ich, dass er sich Er hat gesagt, er wollte sich verabschieden. Hm. Er wollte. Also in Begleitung von Wachpersonal ist er gekommen. Hm. Habt ihr oder habt ihr ihm denn früher Chancen gegeben? Ja, immer wieder. Ich vor allen Dingen. Immer wieder. Was ist deine größte Enttäuschung deinem Sohn gegenüber? Dass er uns verbal, sagen wir mal, beschimpft hat mit den äußerst schlechtesten Worten. Die eigenen und, Eltern. Ja, und dass er uns nach dem Leben getrachtet hat, Feuer unter den Hintern machen wollte. Hat das auch mal versucht und gemacht? Ein bisschen? Er hat meinen Mann geschlagen. Mhm. Und ich bin in der Krankenpflege. Ich habe Nachtdienst 30 Jahre gemacht. Mhm. Und dann bin ich morgens nach Hause gekommen. Dann waren unsere Türen kaputt, Scheiben eingeschlagen, all solche Sachen. Und darum sage ich, ich kenne meinen Sohn nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich ihn aufnehmen würde. Ja. Das ist wahrscheinlich die Frage, die jetzt vor der Tür steht. Sollst oder solltest du ihn aufnehmen, wenn er 15 in zwei Jahren rauskommt? Erwartet er das, dass er bei dir... Nein, rein... er sagt nein, aber ich weiß ja nicht, wie er wirklich denkt. Und du spürst eventuell doch noch die moralische Verantwortung als Mutter, ihm zu helfen? Ja. Allem, was passiert ist? Ja, nur meine Kinder, die beiden Mädchen... Die haben sich von ihm distanziert. Und die eine Tochter, die fährt aber zu ihm, so zwischendurch, und mir zuliebe. Nee, nicht aus, sagen wir mal, aus Liebe zu ihrem Bruder nicht. Das macht sie mir zuliebe. Was sagen denn die anderen Kinder zu der Überlegung, dass du ihn eventuell in deine Wohnung aufnimmst? Nein. Die sagen nein. Die sagen generell strikt nein. Ist die Wohnung denn überhaupt groß genug? Ich habe ein eigenes Haus. Ach so, das wäre also kein Problem. Ich habe 200 Quadratmeter. Ja, gut. Da lebe ich alleine. Dann wäre das kein Problem. Nein, also räumlich gesehen wäre das kein Problem. Wie stehst du, ich möchte jetzt nicht zu indiskret sein, aber stehst du dich finanziell ganz gut? Ich habe eine gute Rente, ja. Ich habe ich kann gut leben, ne? Was schlägt denn stärker in deinem Herz? Die Ablehnung und die schlimme Vergangenheit, die Erinnerung an die Vergangenheit oder doch nach dem Motto, er ist mein Sohn, ich muss ihm helfen? 50-50. Nachdem mein Mann verstorben ist, ist es noch schwerer für mich. Dein Mann hätte das nicht mitgemacht? Nein. Niemals? Nein, der ist mit mir zu ihm gefahren, als er die Jahre davor da war, im Knast war, dann hat er es mir zuliebe gemacht und ist mit mir gefahren. Du hast gerade gesagt, seitdem mein Mann tot ist, ist es noch stärker. Was ist stärker, ihm zu helfen oder nicht zu helfen? Die Angst, was kommt. Ah ja, verstehe. Weil du halt auch alleine bist, mehr oder weniger. Aber du hast ja wiederum noch deine anderen Kinder. Ja, die wohnen aber weiter und wissen sie. Weißt du, die haben ja ihre eigenen Familien. Und ich meine, jeder lebt sein eigenes Leben insofern, obwohl ich einen guten Kontakt habe. Aber er hat das noch nicht angesprochen in den Briefen? Nein. Nein, nein, er sagt dann immer, die Stadt soll ich die sagen? Ja, also nach Bielefeld, er würde sich da eine Wohnung suchen. Aber wer nimmt denn so einen Menschen? Ich bin auch sehr, sehr zwiegespalten, Edith. Du hast mir wahrscheinlich nur einen kleinen Ausschnitt von dem erzählt, was da früher passiert ist. Das kann man gar nicht erzählen. Da sind so viele Sachen vorgefallen, Überfälle und... Und ich finde, wenn man das den eigenen Eltern zumutet und den eigenen Eltern so viel Unglück antut, muss man auch mit einer radikalen Reaktion rechnen. Dein Mann war radikal und hat sich von ihm abgewandt. Andererseits kann ich dich auch verstehen, du bist die Mutter und du möchtest ihn nicht vor die Hunde gehen sehen lassen. So meine spontane Überlegung ist, lass ihn bloß nicht in dein Haus. Wenn es in deiner Macht steht, wenn du Kontakt hast, wenn du noch fit dazu bist, helf ihm dabei, eine Wohnung zu finden Weil dafür bin ich nicht fit genug. Weil bist du nicht fit genug? Nein, Könntest du denn jemanden beauftragen, Nein, das würde keiner machen. Von den Kindern würde es keiner machen. Das würden die Schwiegersöhne nicht zulassen. Okay. Was ich verstehen kann. Mhm. Auch niemand so aus der Kirche oder aus irgendeinem, wo du Verbindung vielleicht hin hast? Ich muss ganz ehrlich sagen, der Kirche bin ich nicht so zugetan. Okay, war nur so eine Idee jetzt. Hätte nein, sagen können, weil du das jetzt gerade sagst, erstmal, ich habe deine Sachen da gelesen von Köln, vom Hospiz, was ich sehr gut finde. Er hatte mal gesagt, er wollte Altenpfleger werden, aber er wollte sich umschulen lassen. Mhm. Ja, aber da wird man ihn ja nie nehmen. Nein, mit der Vergangenheit mit Sicherheit nicht. Nein, und er ist ein hochintelligenter Mann eigentlich. Edith, also wirklich meine spontane Idee ist, lass ihn nicht in dein Haus. Mhm. Vielleicht, wir werden gleich auch nochmal im Hintergrund ein bisschen überlegen, dass du es zumindest telefonisch mit organisieren könntest, dass er zumindest eine Wohnung hat. Dass du ihm da zur Seite stehst. Mhm. Du sollst den Kontakt ja nicht komplett abbrechen, das hast du jetzt auch nicht getan. Aber ich würde mich auch nicht mehr vereinnahmen lassen von ihm. Ich habe die Sorge, dass du deine anderen Kinder vergraulst dadurch. Ich habe die Sorge, du bist auch eine ältere Frau jetzt schon, dass dein Leben dadurch vielleicht extrem schwer wird, wenn du ihn im Haus hast. Mhm. Und vor allen Dingen, ich kann auch nicht so wirklich vergessen, was er dir und euch angetan hat. Mhm. Eine gewisse Hilfe ja, aber nur in einem Rahmen. Mhm. Und diese Hilfe, da werden wir uns jetzt mal schlau machen, du wohnst in Bielefeld, sagst du? Nein, ich wohne in Bünde. Okay. Das sind 24 Kilometer von Bielefeld entfernt. Okay. Wie auch immer in deiner Umgebung, ob wir da irgendjemanden ausfindig machen können, der dir so ein bisschen dabei zur Seite steht. Mhm. Ja? Ja. Das machen wir jetzt so, liebe Edith. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr gerne. Dann legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Und einen schönen Abend und Dankeschön für die nette Sendung. Ich danke dir für das nette Kompliment. Danke. Tschüss, Edith. Tschüss. Ciao. Und um 1.22 Uhr geht's weiter mit dem Markus, der ist 23. Guten Morgen. Hallo, morgen, Domian. Hallo, Markus. Um was geht's? Ja, um was es geht, mein Vater, der ist bei den Hells Angels. Oh. Und da habe ich jetzt große Probleme mit. Also vor 2 Wochen, da hat er meine Mutter dermaßen zusammengeschlagen. Da wollte ich die Polizei angerufen haben. Und meine Mutter hat das vehement versucht zu verhindern. Und da hat man dann auch anschließend bei einem Gespräch dann auch geschildert, was da los ist, warum sie so Angst hat. Wohnst du mit deinen Eltern, deiner Mutter zusammen? Nee, am besagten Abend, wo die Situation eskaliert ist, da bin ich dann von zu Hause abgehauen und wohne seitdem bei einem Freund. Achso, bis dahin hast du zu Hause gewohnt? Richtig, genau. Also ich mache eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Wie lange ist dein Vater denn schon bei den Hells Angels? Seit 22 Jahren, sagte meine Mutter. Ach, das heißt, du bist so aufgewachsen? Genau, richtig. Wie ist denn das? Das finde ich ja auch kurios. Wie ist das, Sohn von einem Mitglied einer solchen Rockerbande zu sein? Ja, also das Verhältnis zu meinem Vater war eigentlich immer schon sehr distanziert gewesen. Also sehr schlecht. Ich habe mal eine Zeit lang Fußball gespielt. Mhm. Da ist er dann mit mir zum Fußball gefahren, hat mich dann auch zu den Spielen begleitet. Hab auch oft nachgesagt bekommen gehabt, hat mir Fußballschuhe gekauft, sämtliche Trikots und Sportbekleidungsartikel, die dazugehörten. Mhm. Aber so eine richtige enge Beziehung zu meinem Vater habe ich eigentlich nie gehabt. Hat er denn versucht, dich da mit reinzuziehen in seinen Verein? Nee, überhaupt nicht. Wie ist denn das? Ist man hauptberuflich Hells Angel? Oder wie war das bei ihm? Mein Vater war eigentlich den ganzen Tag unterwegs gewesen, also nie zu Hause gewesen. Und dann meistens ist er dann nur gegen 10, 11 Uhr zu Hause gewesen. Und seit 2, 3 Jahren eigentlich immer nur Stress in Amt zu Hause gehabt. Ging er denn überhaupt mal einem normalen Beruf nach? Ja doch, der war früher auf jeden Fall mal selbstständig, hat ein eigenes Blumengeschäft gehabt. Ach so. Mhm. Aber hatte da auch irgendwie Probleme mit dem Finanzamt, weil er da auch ordentlich abgezwackt hat, was ich jetzt so von meinem Bruder mitbekommen habe. Aber das sage ich mal, sind einfach nur so, glaube ich, Theorien. Und jetzt arbeitet er nicht, sondern macht irgendwelche krummen Geschäfte, oder wie? Ja, ich glaube schon. Also ich habe großartig gar keine Ahnung von der ganzen Materie, was was er da für eine Rolle überhaupt spielt und wie das da genau abläuft. Ich habe das halt, wie gesagt, vor 2 Wochen von meiner Mutter erfahren, dass er schon seit 22 Jahren damit aktiv ist. Ach so, das hast du noch gar nicht vorher gewusst? Nee, überhaupt nicht. Seit wann weißt du überhaupt, dass er aktiv da ist? Ja, wie gesagt, seit dem besagten Abend, wo dann meine Mutter wieder... Ich dachte, da hätte sie dir gesagt, dass er so lange dabei ist, aber du hättest es vorher schon gewusst, dass er dabei ist. Nee, nee, das wie gesagt... Das hat er ganz geheim gehalten vor dir? Richtig, genau. Aber deine Mutter wusste, ja klar, die wusste es. Ja, ja. Jetzt hat er sie an dem Abend geschlagen. Richtig, also, ja, ordentlich geschlagen. Also wie gesagt, also ich bin jetzt eigentlich nicht so der Mensch, der da irgendwie zur Gewalt neigt oder so, aber an dem Abend, da ist man dann schon anders geworden und wie gesagt, der ist dann auch... Nachdem das alles passiert ist, dann auch ganz schön aus der Wohnung gelaufen. War dann auch erstmal 2 Tage nicht auffindbar, wie meine Mutter sagte. Du warst in dem Moment dabei, ne? Ja, ja, ja, ich bin dann dazugestoßen. Also ich war in meinem Zimmer am Computer dran. Bist du denn dazwischen gegangen und hast deiner Mutter geholfen? Ja, natürlich. Ich hab den direkt weggeschubst, bin direkt in die Küche gelaufen, hab mir dann, wie nennt man das, wenn man auch Nudeln macht, in so einem Holz. Ja. Und dann hab gesagt, so, wenn du dich jetzt hier nicht verpisst, dann hau ich auf das Maul. So geht das nicht weiter, schrub die Polizei und dann ist er direkt abgehauen. Achso, der hat sich dann nicht mit dir richtig angelegt. Nee, nee, das ist nicht. Wärst du ihm denn körperlich überlegen? Ja, schon. Also, ich bin 1,85 groß. Ja. Also 100 Kilo und ja, doch schon. Also, würde ich schon so formulieren. So, jetzt bist du seitdem nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung und deine Mutter ist noch da. Die ist noch da. Das Hauptproblem, auch was ich jetzt habe, ist einfach, ich weiß einfach nicht, wie ich meine Mutter dazu bewegen kann, dass das so nicht weitergeht. Mhm. Zumal sie das auch 22 Jahre einfach so hingenommen hat. Ja, das ist meine Frage, Markus. Das ist ja auch bestimmt nicht das erste Mal gewesen. Nee, das ist öfter schon vorgekommen, dass er meine Mutter geschlagen hat. Genau, das musst du ja auch schon gesehen haben dann in deinem... Ja, klar, klar. Wie gesagt, ich habe auch schon öfter gesagt, irgendwann werde ich zum Jugendamt gehen und irgendwann werde ich auch die Polizei von informieren und immer, na nee, das ist mal, weil dein Vater viel um die Ohren hat und sie hat Angst. Ja, auf jeden Fall. Also warum aber, das hoffe ich, hast du sie auch gefragt schon, warum trennt sie sich nicht von ihm? Ja, natürlich. Sie sagt, dass sie sonst kein Geld hat, um das eigene Leben irgendwie zu finanzieren und da wie auch gesagt, kann überall findet man Arbeit und dann ja. Hat über vielleicht Freunde oder Bekannte, dass man da erstmal Zuflucht hat. Ja, es gibt Unterstützung. Also das Geld darf nicht, das darf nicht der Grund sein, sich so kaputt machen zu lassen. Ja, na eben. Also wie gesagt, sie hat da sehr wahrscheinlich so Angst vor, dass sie da irgendwie gar nicht drauf eingeht, was man ihr dann da sagt. Hast du denn den Eindruck, dass sie dir gegenüber wirklich offen ist und dir alles erzählt? Nee. Das ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Das glaube ich nämlich auch nicht. Wenn sie dir jetzt erst erzählt hat, dass der Vater so lange schon bei dieser Gruppe ist, wird sie vielleicht ganz viele Dinge, die schon passiert sind, dir noch nicht erzählt haben. Vielleicht ganz schlimme Sachen sogar. Das vermute ich auch, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, meine Mutter, die hat mir da vor 2 Wochen am Samstag dann einige Geschichten dazu erzählt, aber hat gesagt, dass ich jetzt auch großartig weiter nachhaken soll. Dass das ihre letzte Entscheidung ist, dass sie bei ihm bleiben wird. Hat sie gesagt so? Ja, klar. Aber wie gesagt, ich habe es auch noch vorgestern mit ihr darüber gesprochen, habe gesagt, es muss ein Ende her, du kannst nicht weitergehen. Und ja, es ist die ganze Sache auch, weil ich mit einem Streit ausgegangen. Ach so, da habt ihr beide gestritten? Ja, richtig. Mhm. Weil sie es einfach nicht einsehen wollte, dass es ja keine Art zu leben ist, dass man sich permanent schlagen lässt. Ja, natürlich. Was ist mit anderen Geschwistern? Ja, wie gesagt, mein großer Bruder, der ist schon seit 7 Jahren nicht mehr zu Hause am Boden. Bist du mit dem im guten Kontakt? Das geht. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, dass wir uns regelmäßig sehen, weil er auch in München wohnt. Wusste der denn Bescheid, was mit dem Vater los ist? Nee, auch nicht. Also auch nicht. Wie ich ihm das erzählt habe, der hat ganz große Augen gemacht, sag ich mal. Ne? Und dann auch gesagt, so, jetzt stehst du da als Sohn, 23 Jahre alt, hast so eine Hammer-Info bekommen, was dein Vater eigentlich macht und ist und siehst deine Mutter leiden, schon wahrscheinlich seit vielen Jahrzehnten und kannst ihr nicht wirklich helfen. Sie hat zu dir gesagt, ich bleib bei dem. Ja, das ist mich ja auch so extrem lernt, sage ich mal, meiner ganzen... Ja, das lähmt einen auch. Du kannst sie ja nicht zwingen, da rauszugehen. Ja, ja, eben. Du kannst ja nur die Hand reichen und kannst sagen, ich helfe dir, ich mache das und das und das. Geh, aber du kannst sie nicht mit Gewalt aus der Beziehung rauszerren. Das muss sie selbst wissen. Das ist eine erwachsene Frau von wahrscheinlich 50 Jahren oder wie auch immer. Richtig, ja. Das ist, wie gesagt, das ist, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, dieses Gefühl. Das ist Wut, Enttäuschung, Verzweiflung, alles zusammen, wie gesagt. Und hab da auch halt auch ein paar Informationen aus dem Internet mal eingeholt. Und ja, da steht halt drin, ja, Hells Angels ist kein Kindergartenverein, da sollte man schon aufpassen, was man dann macht. Mhm. Und inwiefern man sich da auch versucht einzumischen. Und ach, ich habe keine Ahnung. Sie könnte ja zum Beispiel zunächst mal in ein Frauenhaus gehen. Das ist ein derart geschützter Raum, dass selbst die Hells Angels da nicht rein und rankommen. Okay. Weißt du, dass es sowas gibt? Ja, habe ich schon von gehört, ja. Was das jetzt genau bedeutet. Das? Ja, werden wir dir gleich noch an die Hand geben, auch die Telefonnummern. Okay. Dass du es zumindest deiner Mutter mal geben kannst. Ja, ja, klar. Das sind Häuser, die es überall in Deutschland gibt, wo Frauen Zuflucht finden, die unter extremer Gewalttätigkeit leiden und die größte Angst haben, auch aus kriminellem Milieu kommend, dass die Männer ihnen was tun. Und das sind wirklich gute, geschützte Räume. Okay. Das könnte sie zum Beispiel zunächst mal machen, um so ein bisschen erstmal zur Ruhe zu kommen und von dort aus, das höre ich auch oft hier, dann sagen die Frauen, dass von dort aus dann ihr neues Leben organisiert wird. Okay. Aber das müssen die Frauen natürlich selbst wollen. Man kann ihnen das hinlegen als Angebot, aber sie müssen selbst die Entscheidung treffen und dahin gehen. Ja, klar. Ja. Ich glaube, Markus, du kannst ihr solche Sachen anbieten. Du kannst es ihr präsentieren. Das, wie gesagt, wir geben dir gleich noch die Infos an die Hand. Aber mehr kannst du dann nicht machen, so traurig das auch ist, weil für dich als Sohn. Da würde mir auch das Herz bluten, wenn ich meine Mutter da hilflos sehen würde. Der behandelt die vielleicht seit 20 Jahren schon wie weiß ich was und du kannst nicht einschreiten. Und die Frau ist verängstigt und die muss wahrscheinlich irre Angst haben vor dem Typ. Ja, das hat man ja auch rausgehört, wie ich die Polizei rufen wollte und hat mich dann wirklich vehement davon abgehalten, ruf die Polizei nicht an, das wird schon wieder und dein Vater hat Probleme und bla bla bla. Mhm. Dann habe ich ja wirklich mit ihr da 4 Stunden gesessen, habe gesagt, so jetzt will ich endlich mal wissen, was da los ist. Bevor du mich verlässt, verlass lieber ihn und bla bla bla. Hast du denn nicht jetzt Angst eventuell vor ihm oder seinen Freunden? Ja, natürlich auch. Mhm. Deswegen, das habe ich schon den Kollegen vorhin gesagt, dass das ja auch nicht so einfach ist, so ein Thema auch einfach mal offen anzusprechen. Das glaube ich, ja. Das ist auch sehr mutig von dir, ja. Weil man überhaupt auch gar nicht weiß, inwiefern das, was da, sag ich mal, im Internet nachzuvollziehen ist, inwiefern das auch der Realität entspricht. Mhm. Also, wir rufen jetzt zurück. Dann bekommst du einige Informationen an die Hand. Du bekommst auch noch die Telefonnummer vom Weißen Ring. Weißer Ring ist eine, habe ich vorhin schon mal empfohlen, eine Opferorganisation, eine Hilfsorganisation, sehr gute Leute. Mit denen solltest du auf jeden Fall auch nochmal reden und dich beraten lassen. Aber das erklärt ja alles mein Psychologe im Hintergrund. Okay, super. So, Markus, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Alles klar, danke, Domian. Viel Glück und alles Gute euch. Domian! Na, was war das denn jetzt? Was war das? Hier ist Jennifer und Jennifer ist 19. Guten Morgen, Jennifer. Guten Morgen, obwohl eigentlich heißt es ja gute Nacht. Ja, eigentlich, aber ich sage immer guten Morgen. Irgendwie, gute Nacht klingt so, als würden wir gleich schlafen gehen. Kein Problem, es stört auch, wenn ich mir mal eben Zigarette anmache. Nein. Du kannst. Ich bin furchtbar nervös, deswegen. Ja, mach mal an. Kleinen Moment. Jetzt steigt das Schnellfeuer. Wie lange rauchst du denn schon? Seit ich 17 bin. Ach, hör auf damit. Schlechter gesagt als getan. Es ist so schädlich und es ist so teuer mittlerweile. Ja, gut. Aber wenn man einen fragt, so davon könntest du dir einen Ferrari kaufen oder so, und man fragt dann nicht, Raucher, ob sie sich einen Ferrari gekauft haben, dann haben sie es meist doch nicht getan. Und für mich ist das praktisch, ja, wie Entspannung. So. Ja, schon. Kann ich natürlich verstehen, aber die gesundheitlichen Wirkungen, Nebenwirkungen sind natürlich unbestritten. Aber ich glaube, darüber wollten wir gar nicht reden, oder? Nee. Jennifer, um was geht's? Um meine Mom. Was ist da los? Sie ist jetzt seit fast 3 Jahren tot. Also im Mai nächsten Jahres sind 3 Jahre. Mhm. Und ich hatte ja gestern schon mal angerufen zu dem Thema gescheitert, weil ich weiß nicht, seit meine Mutter tot ist, läuft mein Leben eigentlich gar nicht mehr glatt. Kommt halt aus dem Ruder, eher gesagt. ich bin seit circa 7 Monaten zu Hause, ohne Beschäftigung, ohne was. Mhm. Du bist deine Mutter ja sehr früh gestorben. Ja, mit 50. Ja, an was ist sie gestorben? An Krebs. Ja. Ja. Hast du dich sehr um sie gekümmert und hast du das sehr nah mitbekommen, ihre Erkrankung? Ja, meine Mutter und ich haben alleine gelebt, seit ich 8 Jahre alt war. Da hat uns meinen Vater verlassen für eine andere. Und meine Mutter ist krank geworden, da war ich 13 und ja, ab dem musste ich erwachsen werden und habe sie dann gepflegt. So, da gab es keine Jugend mehr. Du hast das gemacht? Ja, komplett. Du hast dich um die schwerkranke Mutter gekümmert. Bis zum Schluss? Ja, bis zum Schluss. Und ich durfte sie auch im Krankenhaus noch waschen, weil meine Mutter sich vor Krankenschwestern nicht wirklich getraut hat, sich auszuziehen. Und ist deine Mutter zu Hause gestorben oder im Krankenhaus? Im Krankenhaus. Warst du dabei? Nee, leider nicht. Ich war auf Abschlussfahrt. Ja. Ja. Aber dann hast du ja wirklich schon eine sehr heftige Zeit hinter dir, wo manche wirklich noch fast Kind sind. Warst du schon in einer großen Verantwortung deiner Mutter gegenüber? Ja, und es kommt eben halt im Nachhinein sehr, sehr vieles hoch und macht mir jetzt zu schaffen. Was für eine Krebserkrankung hatte sie? Leiomyosarkom. Erklär's mal. Das ist eine seltene Art. Also ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten damals ein Gespräch mit dem Arzt, wie das eben halt rauskam, dass meine Mutter Krebs hat. Und da hieß es irgendwie, es ist eine ganz seltene Art. Davon gibt es 40 Fälle in Deutschland und die meisten enden tödlich oder so. Mhm. Also das ist dieser einschlagende Satz, der mir noch im Hinterkopf geblieben ist. Und ja, so war es dann auch nach 3 Jahren. Und wo ist das Hauptzentrum dieses Krebses? Das kann ich nicht genau sagen. Bei meiner Mutter fing es im Unterleib an. Mhm. Man hatte sie zu Anfang auch komplett falsch behandelt. Mhm. Und zwar dachten alle, es wäre Unterleibskrebs, bis es sich dann eben halt herausgestellt hatte, was es ist. Dann hat es sich weiter gefressen in die Lunge. Das waren dann später 12 Metastasen. Mhm. Zwei davon groß wie Tennisbälle. Dann hat man ihr die eine Lungenhälfte amputiert. In der anderen sah es aber auch nicht wirklich besser aus. Da waren es, glaube ich, auch 5 oder 6. Die nicht gerade klein waren, im Arm, im Hintern, in der Nebenniere, im Magen, in der Niere, überall hatte meine Mutter Krebs, leider. Also ich ermesse, was für eine Belastung das dann für euch beide war, diese Erkrankung. Und ich ermesse, was das für eine Belastung für dich als Jugendliche war, dich um einen so schwer kranken Menschen zu kümmern. Ja, obwohl das habe ich damals gar nicht gesehen. Also es gab damals eigentlich nur, ja, das wird schon wieder. Mhm. Ich habe den Ernst der Lage damals gar nicht begriffen, meine Mutter auch nicht. Meine Mutter war so ein, ja, Meister Proper als Frau, so in der Art. Mhm. Aber kam es denn dann überraschend, dass sie gestorben ist? Ja, sehr überraschend, weil... Du hattest damit gerechnet, nee. dass sie das nicht überleben wird? Nee, durch das Cortison hatte meine Mutter zugenommen. Sie sah also auch nicht aus wie eine typisch Krebskranke, außer eben halt die fehlenden Haare. Mhm. So eine richtige kleine Pummelfee und wie ich meinen Abschluss gemacht hatte, wollte ich dann erstmal nicht auf Abschlussfahrt fahren. Das war eine riesengroße Diskussion, weil meine Mutter der Meinung war, ich hätte es mir verdient. Mhm. Und ich war der Meinung, es könnte aber was passieren, wenn ich fahre. Und so kam es dann auch. Ja, so kam es dann auch und ich habe mich eben halt aber breitschlagen lassen, wir sind damals nach Dänemark gefahren und eine Freundin oder beziehungsweise ich nenne sie mittlerweile Schwester, hat da damals ein paar Monate davor auch ihre Mutter verloren. Mhm. Und ich hatte mit meiner noch geschnackt am Telefon jeden Abend und es ging ihr total gut. Und da den nächsten Freitag, wie ich dann wiederkam, sollte sie eigentlich ein Verlaufsgespräch haben, wie die Chemo läuft. Mhm. Ja, da hat sie mich aber nicht mehr zurückgerufen. Und wie ich wiederkam, stand mein Vater vor dem Bus, den ich da ein Jahr lang nicht gesehen hatte. Mhm. Meine Tante, mein Onkel und 2 Freundinnen meiner Mutter. Und da wusste ich schon, entweder sie liegt im Koma oder sie ist tot. Und sie war tot? Ja. Mhm. Ja. Boah, Jennifer, das ist aber wirklich... Und du hast dann auch trotz dieser Belastung, eben wie du es gerade erzählt hast, deinen Schulabschluss geschafft. Mhm. Realschule war das, ne? Mittlere Reife. Genau. Und dank meiner sozusagen Schwester. Also ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Ich brauchte damals eine Ausgleichszensur in Spanisch. Aber wie hast du das denn dann erlebt? Du hast 3 Jahre in einer mega Anspannung gelebt. Dich um deine Mutter gekümmert, wenn auch nicht bewusst, aber den Tod vor Augen gehabt der Mutter. In der Schule warst du fleißig und dann war die Mutter tot und alles war ganz anders. Wie hast du das erlebt? Also ich war eigentlich in der Schule gar nicht so fleißig. Ich hatte zwar ausreichende Zensuren, aber eben halt meine Mutter stand im Vordergrund. Ja gut, aber und du hast es geschafft. Manch einer hätte es gar nicht geschafft. Du hast es geschafft. Ja, und das ist toll. Mit Hilfe und viel Schummeln sozusagen. Wie war es, als deine Mutter dann gestorben war? Ja, zuerst mal, wir hatten damals eine Eigentumswohnung. Meine Mutter war aber leider hoffnungslos überschuldet, sodass ich das Erbe ausschlagen musste. Ich habe damals eine Betreuerin gekriegt, die habe ich bis heute noch, die sich mit mir um Amtssachen kümmert, weil ich noch nicht so viel weiß. Und die Frau habe ich damals gehasst. Ich habe sie beschimpft bis zum geht nicht mehr und musste da aus der Wohnung raus, musste ganz viel zurücklassen. Du musstest wieder ganz viel organisieren für dich und für dein Leben. Eben ja, mit Hilfe dieser Frau, aber da war dann auch immer noch keine Ruhephase eingetreten. Nee, und es ging auch noch mindestens 4-5 Monate nach dem Tod meiner Mom so weiter, weil es stand in Frage, wie beerdige ich meine Mutter, wie kann ich das überhaupt bezahlen? Durch eine Mutter einer Freundin habe ich Spenden gekriegt. Ich konnte meine Mutter nach 2 Wochen Tod nochmal besuchen. Was im Nachhinein, also ich bereue das nicht, ich brauchte das. Sonst hätte ich, glaube ich, bis heute gedacht, die verarschen mich alle. Ja, und dann eben halt die Beerdigung durch Spenden finanziert. Durch Spenden finanziert, weil kein Geld da war. Nein, ich musste das Erbe ausschlagen. Mein Vater hat mir nicht geholfen, weil er meine Mutter nicht leiden konnte. Und so stand ich da ganz alleine. Jetzt sind wiederum 3 Jahre vergangen. Du bist jetzt 19 Jahre alt. Wie lebst du jetzt? Ich bin umgezogen in eine kleine Wohnung mit meinen 2 Katzen. Die habe ich sehr, sehr bunt gestaltet, weil ich wollte was haben, wo ich mich zurückziehen kann, aber wo ich nicht traurig sein kann, weil es so bunt ist. Ja, es ist eigentlich ein relativ einsames Leben ohne Mutter, weil ich bin es gewohnt, ins Wohnzimmer zu kommen mit meinem Problem und ihr zu sagen und mich bei ihr in den Arm zu kuscheln, dass mich die ganze Welt anscheißt. Das gibt es einfach nicht mehr. Ich habe eben halt meine Schwester sozusagen, die aber eigentlich ja meine beste Freundin ist. Genau, wie du es gerade gesagt hast, ja. Und ja, zu dem Vater auch keinen Kontakt wieder? Doch, aber mein Vater ist ja sehr kalt und berechnend. Also das ersetzt auf keinen Fall deine Mutter. Nein, niemand, auf gar keinen Fall. Niemand kann so niemanden ersetzen. Das ist ja so Quatsch. Hast du denn jetzt auch nochmal versucht, irgendwie vielleicht eine Lehre zu machen oder noch weiter auf die Schule zu gehen? Ja, ich hatte mich bei der Erzieherausbildung gemeldet. War da auch so circa 2 Jahre tätig. Aber irgendwann bin ich mit Magenkrampf hingegangen, weil es einfach nicht das war, was ich machen wollte. Außerdem bin ich von einem ins nächste gerutscht nach dem Tod meiner Mutter. Und irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Da hat mein Körper auch Stopp gesagt. Ich hatte Magenkrämpfe. Mir ging Vierschicht, mir ging Starschicht. Da habe ich das abgebrochen. Ja, dann bin ich irgendwann nochmal in die Klinik gefahren. Ja. Und arbeitest im Moment auch nichts? Nee, leider gar nicht. Also ich hatte mich beworben für eine Ausbildung, habe aber eine Absage gekriegt. Und ja, im Moment sitze ich da. Wie geht es dir denn? Ich weiß nicht so recht. Weiß nicht so recht, was du machen sollst. Und ist es ein recht einsames Leben auch, sagst du? Wenn die Schwester in Anführungszeichen nicht da wäre, dann wäre es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Ich glaube, da hätte ich mich schon die Google gegeben. Ja. Wenn du jetzt mal so in einem Satz mir sagen solltest, und ich bitte dich darum, das zu tun, wie geht es dir? Scheiße. Mir geht es scheiße in einem ganzen Satz. Mich wundert das gar nicht, Jennifer. Ich finde, dass du Unglaubliches geleistet hast und dadurch bist du um Jahre und Jahre reifer als manch einer in deinem Alter mit 19. Aber das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Da ist die Anspannung, die Angst, die Trauer, die du sagst, das ist ja zu Recht, du hast deine Mutter nicht mehr, mit der du so gerne immer gesprochen hast und die dich beschützt hat vor der Welt, die ist nicht mehr da. Du hast alles organisieren müssen, du hast dich um die Beerdigung gekümmert, du hast den Tod damals erlebt und so weiter und so weiter. Das ist einfach zu viel für so einen jungen Menschen. Ja, viel zu viel. Ich finde, du musst ganz, ganz, ganz dringend brauchst du seelischen, psychologischen, psychotherapeutischen Beistand. Du musst zu einem Therapeuten gehen. Ja, also Therapie habe ich seit einem Jahr, aber ist natürlich trotzdem nicht einfach. Also wir arbeiten ganz stark daran, weil sich bei mir auch Verhaltensmuster entwickelt haben, die nicht da sein sollten, weil ich eben halt, man kann das so formulieren, ich habe praktisch 2 Menschen in mir, eine 13-Jährige, die komplett vernachlässigt wurde und eine Erwachsene, die denkt, sie könnte alles schaffen, so, weil sie es eben halt auch so erlebt hat. Was meint denn wenn du schon in einer Therapie bist, was meint denn dein Psychologe, wie es so weitergehen soll, um aus der Situation rauszukommen? Ja, ist gar nicht so einfach. Also ich soll schon Schwäche zeigen, was ich in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr machen wollte. Ja, und ansonsten viel weiter sind wir eigentlich noch nicht gekommen, weil irgendwie passiert immer was, worüber ich erst reden muss. Hast du das Gefühl, dass du da bei der Person gut aufgehoben bist? Ist das ein guter Tipp? Ja. Ja, das schon. Ja, das ist eine sehr, sehr nette Frau. Okay, das ist sehr wichtig. Mhm. Ja. Vielleicht könntest du mit ihr auch mal darüber sprechen, ob vielleicht ein stationärer Aufenthalt in einer guten psychosomatischen Klinik vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre, so eine Art Kur. In ja. einer solchen Klinik zu machen. Da muss sich jemand um deine Katzen kümmern, aber das kann ja die Schwester machen. Ja, um eine Kur hatte ich mich schon mal zweimal sogar, ich sag mal, beworben. Mhm. Wurde aber leider beide Male abgelehnt, weil Asthma und leichte Depression, wie es der Arzt damals diagnostiziert hat und auch jetzt eigentlich sich nicht verändert hat. Ich habe nur leichte Depression. Verstehe. Mal in schweren Aufbrüchen, aber grundlegend eben halt leichter. Und das sind leider keine Gründe für eine Kur. Ja. Würde ich jetzt nur noch im Bett liegen, nichts mehr essen und so weiter, dann könnte ich wahrscheinlich den Kur fahren. Ja, absurd. Aber eigentlich ist es wieder absurd, dass du keine Kur bekommst mit dem Hintergrund. Ja. Wäre auch denkbar, so ein Schritt ins Leben nochmal zu wagen? Also zum Beispiel das Abitur nachzumachen? Ja. Oder... Ja. Ja. Abitur würde mich eigentlich auch interessieren, aber kriege irgendwie den Hintern nicht hoch. Mhm, ich verstehe. Da muss eigentlich, glaube ich, eine ganze Menge erst mal so ein bisschen beiseite geschoben werden, damit du vorangehen kannst. Ja. Jennifer, erstmal möchte ich dir nochmal sagen, und ich glaube, ich spreche im Namen von allen Menschen, die uns jetzt zuhören, dass wir großen und dass ich großen Respekt vor dir habe. Und du hast eine ganz tolle Lebensleistung schon in deinen jungen Jahren hingelegt. Da kannst du sehr stolz drauf sein. Das hat dir manch einer nicht gemacht und manch einer nicht geschafft. Das ist schon mal ganz toll. Jetzt überlegen wir mal ein bisschen im Hintergrund noch, du bist in guten Händen psychologisch, aber dennoch, wir überlegen mal, ob wir vielleicht noch irgendeine Idee für dich haben. Jede Idee kann ja vielleicht einen weiterführen. Ja. Ja? Und ich hoffe, ich habe jetzt den Leuten, die zuhören, nicht den Abend verdorben oder die Nacht verdorben, dass sie traurig sind oder so. Nein. Im Gegenteil. Ich glaube, die werden alle denken, was für eine tapfere junge Frau. Und, Dankeschön. Das finde ich schon sehr gut, dass du gesprochen hast, liebe Jennifer. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay. Okay? Danke. Alles Liebe. Ja. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. Samantha, 27, guten Morgen. Guten Morgen. Samantha. Ja, ich würde gerne einfach mal ein paar Sachen so loswerden. Ja. Ich finde es schön, dass du generell den Leuten so schön zuhörst und dass du immer so ein offenes Ohr hast und gute Tipps hast. Was ist denn jetzt so dein Thema? Weswegen hast du angerufen? Es geht darum, meine Schwester hat einen Mord begangen. Mhm. Und der ist ja noch gar nicht so lange her. Es war vor kurzem die Verurteilung gewesen. Es war ein sehr mildes Urteil gewesen. Und deine Schwester ist wie alt? Meine Schwester ist 21. Ja, und die hat einen Mord begangen. An wem? Was hat sie gemacht? Ein kleines Kind. Ein kleines Kind? Ja. Ihr Kind? Ja, ihr Kind. Und was genau hat sie gemacht? Was genau hat sie gemacht? Genau kann ich das auch nicht sagen. Es war halt die Umstände gewesen, in der sie sich befand. Und wie alt war das Kind? Ein paar Tage. Es war geboren. Genau, es zu war Hause. Geboren. Genau. Und was hat sie mit dem kleinen Kind gemacht? Das Kind konnte nicht atmen und richtig irgendwie. Ja, und sie konnte sich keinen Arzt leisten, alles. Und naja, irgendwie befand sie sich dann halt ziemlich in einer Krise. Und aber wieso ist sie für die Geburt, das ist ja eigentlich eher üblich, nicht ins Krankenhaus gegangen? Ja, das waren die Umstände von ihr leider Gottes gewesen, warum sie es nicht getan hat. Was für Umstände? Sie hatte keine Krankenversicherung und ach. Aber ich glaube, das ist kein Krankenhaus, eine hochschwangere Frau vor die Tür. Ich kann es selbst nicht verstehen, wieso. Und sie hat das Kind alleine zur Welt gebracht? Ja. Aber was ist dann passiert? Wie hat sie das Kind ermordet? Das Kind konnte angeblich, oder es konnte nicht wirklich atmen und ja, sie konnte es halt nicht wirklich verpflegen. Sie war mit ihrer ganzen Gesamtsituation ziemlich überfordert gewesen. Und aber zum Mord ist ja nur ein ganz, ganz schwer, das schwerste Delikt, was es gibt. Das ja, heißt, das man vorsätzlich tötet man jemanden. Wie hat sie das getan? Oh, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Es war vor kurzem, es war ja vor kurzem auch eine Verhandlung gewesen. Sie ist jetzt auch bestraft worden. Es war auch ein mildes Urteil, sage ich mal. Und ja. Warst du bei der Verhandlung dabei? Ja, ich war bei einem Gerichtstermin dabei gewesen. Aber musst du doch wissen, was man ihr vorwirft, was sie getan haben. Zuerst war es wegen Totschlags. Aber dann wurde es doch irgendwie durch die Autopsieberichte und durch die ganzen Ärzte und alles, wurde das irgendwie doch anders genannt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Ganz genau. Das Kind ist obduziert worden in der Rechtsmedizin und die Rechtsmediziner können das sehr gut feststellen, was mit einem Kind oder einem Menschen gemacht wurde. Genau, weil ich war die ganze, weißt du, wenn du in so einer Gerichtsverhandlung bist und du dir das die ganze Zeit anhörst, irgendwann, du bist den Tränen nah, weißt du. Und wenn du das hörst und mitbekommst, manches kannst du gar nicht so richtig denn auffassen. Es ist halt einfach schwer zu begreifen. Weißt du, gerade als. Aber du weißt, was sie gemacht hat? Ja, na klar, es wurde ja da ziemlich alles offengelegt. Aber du kannst es mir nicht sagen? Manches möchte ich gar nicht so genau detaillieren. Doch, natürlich, wie soll ich das nennen? Sie war ja nicht nur alleine dafür. Es war nicht nur sie alleine gewesen, weißt du, sondern es war noch ihr Freund mit dabei gewesen und ja, sie waren mit der ganzen Sache ziemlich überfordert gewesen. Aber was haben die mit dem Kind gemacht? Was haben sie? Sie konnten sich keinen Arzt leisten. Sie waren zu jung, sie hatten Angst und. Sie meinte, du sagst mir nicht die Wahrheit. Wenn man wegen Mordes verurteilt wird, muss es einen klaren Vorwurf gehen. Das Kind ist erschlagen worden, erdrosselt worden. Nein, gar nicht. Das Kind, es wurde ja dann später, es wurde ja später dann, bei der Verhandlung wurde es anders, wurde es anders besprochen. Das war, ich weiß nicht, wie das heißt. Kannst du mir auf die Sprünge irgendwie helfen? Ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Wer hat denn dann das tote Kind? Es wurde gefunden. Von wem? Von Passanten. Passanten? Wo haben Passanten das gefunden? Das möchte ich gerade nicht nahelegen, das habe ich vorhin schon genannt. Nee, du brauchst die Stadt nicht sagen, aber haben die Passanten das auf der Straße gefunden? Oder? Ja, genau. Und wie kam es auf die Straße? Ja, die beiden haben es getan. Die wussten sich nicht anders zu helfen. Und wo haben sie es denn hingelegt? Auf der Straße. Wo? Auch in einem im Park. Man, das macht mich, Ahnung. Und wie hat man das dann rausbekommen, dass deine Schwester die Mutter dieses Kindes ist? Es gab Indizien, es gab einige Beweise, die irgendwie dazu, man hat das mit irgendwelchen Kassenbelegen und allem, mit Zeugen, so wurde das dann irgendwann aufgeklärt. Wie lange war das tote Kind in der Wohnung? Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Das weiß ich nicht ganz genau. Also ein schweres und furchtbares Verbrechen ist da. Auf jeden Fall. Und du bist, das ist deine Schwester. Ja. Ja. Wie? Man kann sich die Familie nicht aussuchen. Ne? Wie ist denn das für dich, dass so etwas in deiner Familie passiert ist? Furchtbar. Das ist. Hast du mit deiner Schwester mal danach auch alleine reden können? Ja. Konnte ich. Wie stellt sie sich zu der Tat? Sie weiß, was sie getan hat und sie meinte jetzt, da wo sie ist in der JVA und sie meinte, da wo sie jetzt ist, ist sie sehr gut aufgehoben und das ist, glaube ich, das Beste für sie, meinte sie. Ist sie denn dazu gedrängt worden von dem Vater des Kindes? Er war nicht wirklich der Vater gewesen. Es waren so viele Sachen vor Gericht, die nicht wirklich eindeutig gewesen sind. Und sehr viele Sachen wurden auch gar nicht wirklich angesprochen. Weißt du? Und das macht es dann noch viel schwieriger damit. Ist denn dieser Mann, der dabei war, auch verurteilt worden? Nein, der ist nicht verurteilt worden. Nein, er nicht, leider. Also hat das Gericht es für nachweislich gesehen, dass deine Schwester dieses Kind vorsätzlich umgebracht hat? Mhm. Mhm. Aber du kannst mir immer noch nicht sagen, wie sie es umgebracht hat. Nein, nicht wirklich. Die haben versucht, es ja noch irgendwie zu retten. Also sie ist einfach nur, dass die Kranken, dass sie halt nicht krankenversichert war und die beiden halt zu sehr Angst hätten. Und ja, es ist halt irgendwie schwer, damit einfach nur umzugehen, weißt du, weil du kannst nicht mit ihnen darüber reden. Wie ist das mit euren Leben, deine und eure Eltern, beide noch? Mit unseren Eltern, wir hatten eine sehr schwere Kindheit gehabt. Sehr schwere. Vater ist Alkoholiker oder er sagt trockener Alkoholiker. Naja. Das, was da jetzt passiert ist, hat das dein Verhältnis und dein Fühlen zu deiner Schwester verändert? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Man denkt jetzt über alles ganz anders nach. Es tut weh, weil andere kämpfen um ihre Kinder. Und man sieht andauernd immer wieder in der Zeitung irgendeinen Tod eines Kindes. Und ich kann es nicht begreifen. Das ist... Ich verstehe es einfach nicht. War deine Schwester denn früher schon manchmal labil in anderer Beziehung auch, in anderen Beziehungen? Sie hat immer einen auf stark getan und ich verstehe es wirklich nicht, warum. Weißt du denn, also der Mann, der dabei war, das ist nicht der Vater, sagst du? Weißt du, wer der Vater ist? Ja, wir ahnen es, ja, wir haben es alle geahnt, natürlich. Und, ja, wer der Vater wirklich des Kindes ist, ist mir eigentlich egal, es geht eigentlich ums Kind. Ich kann die Tat an sich oder ich kann das nicht begreifen. Weißt du? Naja, das kann man ja auch nicht begreifen, das ist ja auch ganz schrecklich. Ich möchte nochmal auf die Tat zurückkommen. Du kannst mir nicht genau sagen, was die Schwester gemacht hat, aber offensichtlich hat sie das Kind irgendwie umgebracht. Ja. Sonst würde sie nicht wegen Mordes... Es ist ums Leben gekommen, es konnte nicht mehr atmen. Man hat versucht, alles zu tun, meinte man. Und ja, aber deshalb wird man nicht... Ich war nicht dabei gewesen, ich kann dir mehr dazu leider nicht sagen. Wie war das denn, als das Kind, du weißt nicht, wie lange es noch in der Wohnung verblieben ist, bis man es rausgetragen hat? Wie hat man es denn in der Wohnung aufbewahrt, weißt du das? Ja, es war einige Tage, war es noch im Gefrierschrank. Sie wollten sich davon nicht trennen, sie wollten es noch lieb haben, liebkosen und ja. Das lag in der Gefriertruhe? Ja, weil sie sich, ich weiß auch nicht, sie konnten sich die Tat an sich, oder sie konnten es sich selbst nicht begreifen. Ich habe keine Ahnung wirklich an sich, wie man in dieser Situation denkt. Und dann haben sie es irgendwann aus der Gefriertruhe rausgenommen und in den Park gelegt, irgendwo draußen. Ja. Wirst du Kontakt halten jetzt? Ich hatte Kontakt, aber ich habe jetzt keinen Kontakt mehr und ich glaube, es ist auch besser so. Damit einfach irgendwie abzuschließen. Weil dich das so befremdet auch und so schockiert. Ja, auf jeden Fall. Schon allein die ganzen Umstände elterlicher Seite und keine Ahnung. Also ihr habt ein schweres Leben schon gehabt, wie du es gerade angedeutet hast, von der Kindheit her. Und jetzt so eine Katastrophe auch noch. Ja, und wir sind dann alle wieder irgendwann zusammengerückt und aber bei uns herrscht nur Krieg und Krieg, kein Frieden. Da ist alles mit, jeder versucht den anderen irgendwie versuchen fertig zu machen und ich glaube auch, Samantha, entschuldige, wenn ich gerade mal so immer wieder so massiv nachgehakt habe. Ich glaube, das liegt auch daran, dass du ja auch unter Schock stehst und das vielleicht auch gar nicht so richtig ganz normal erzählen kannst. Ja, natürlich ist es schwierig. So verstehe ich das jetzt auch. Deswegen werden wir uns jetzt um dich kümmern. Die Sendung ist ja gleich vorbei. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Aber wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Dafür bitte ich dich aufzulegen und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für dich. Okay? Ich danke dir, ja. Sehr gerne, Samantha. Alles weitere gleich. Tschüss. Okay, danke. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Henrik Hage, morgen wieder eine freie Themennacht. Gerne könnt ihr ab 0 Uhr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Eine Radio ist live, eine Uhr wieder Fernsehen morgen. Bis dahin. Tschüss.